Immer diese Leute, die so beleidigen müssen. Serkan, wie kann das angehen, dass die Leute beleidigen? So als Fachmann wie dich musstest du es doch eigentlich wissen. Warum beleidigen Leute jemanden, wenn man auflegt oder so? Ich weiß das nicht, Chazam. Warum? Ich habe keine Ahnung. Warum weißt du das nicht? Ich meine, ist die Jugend heutzutage schon kaputt? Nein, das sind die Leute, die zu Hause sitzen und voller Komplexe nicht mehr wissen, was sie zu tun haben und deswegen versuchen... Also sie haben ja sonst keine Leute, mit denen sie telefonieren können, weißt du? Ja. So wie wir, wenn wir uns anrufen oder ich, Selçuk oder sonst irgendjemanden anrufe. Ja. Und sag, hey, Shazam, Dog, Nigga, Crack Gangster, was geht ab, Mann? Mhm. Weißt du, und das sind die Leute, die telefonieren nur einmal im Jahr mit Oma. Und ansonsten versuchen sie über die Hotmail mit irgendeinen coolen Typen wie Hums und Serkan irgendwelche Konversationen zu führen. Ja. Und versuchen auch einmal im Jahr, so wie sie es von anderen Leuten kennen, mal zu sagen, hey, du Wichser, fick dich. Echt? Achso, ja. Also einfach mal die Aggression rauslassen. Einfach mal die Aggression rauslassen. Okay, dann fick dich, ne? Okay, mach ich. Gut, fick alles klar.